Wenn ein Mensch stirbt, wird ein Platz im Altenheim frei. Wenn ein Mensch stirbt, dann sind's insgesamt einer weniger. Wenn ein Mensch stirbt, stirbt ein Teil von Mecklenburg. Ein erheblicher Teil.